Vor 3 Jahren veröffentlichten die Dissidenten ihre erste englischsprachige CD, auf der Uwe Möhrichs mittlerweile 21-jährige Tochter Baika in ihrer Muttersprache singt. Möhrich hat es gar nicht gerne gesehen, dass sie als Teenager vorzeitig die Schule schmiss, um Sängerin zu werden. Ironie der Geschichte, er kann Baika nichts vorwerfen, denn er hat's früher schließlich genauso gemacht. Ja, meine Tochter, die Älteren unter den Zuhörern haben vielleicht mal diesen Kultfilm Vagabundenkarawane Embryos Reise gesehen mit der Gruppe Embryo, wobei Embryos Reise die Reise meiner Tochter war, die nämlich als Embryo im Bauch ihrer Mutter mit nach Indien fuhr und dort im Palast des Maharajas geboren wurde und von da an praktisch mit uns quer durch die ganze Welt gezogen ist. So blieb es nicht aus, obwohl ich es zu verhindern suchte, dass sie auch Musikerin wurde. Und ja, man kann es ja hören auf Instinctive Traveler, wie sie singt. Und ich, ja Gott, will jetzt nichts von ihr erzählen, aber also nicht ihr die Worte aus dem Mund nehmen, aber die macht schon ihr Zeugs. Ist jetzt auch in Deutschland ganz gut unterwegs. Spielt ab und zu mit diversen englischen Gruppen, die der ein oder andere von den jungen Zuhörern vielleicht auch kennen wird, so Transglobal Underground oder, naja.